Abschnitt 6 aus Der rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, erster Teil. Die Abfahrt. Wie interessant auch immer die Ungeheuer sein mochten, so wurde meine Aufmerksamkeit dennoch unwillkürlich von ihnen abgelenkt und richtete sich auf den feierlichen, immer näher kommenden Augenblick der Abfahrt. Ich starrte beharrlich auf die sich vor uns dehnende, schneeige Fläche und nach der steil aufragenden Granitwand. Jeden Augenblick erwartete ich, einen starken Stoß zu verspüren, glaubte, alles werde rasch zurückbleiben, in weiter Ferne verschwimmen. Doch wurde ich in meiner Erwartung enttäuscht. Eine geräuschlose, langsame, kaum wahrnehmbare Bewegung entfernte uns ein wenig von der Schneeplatte. Nach etlichen Sekunden erst wurde der Aufstieg bemerkbar. Eine Beschleunigung von 2 Zentimeter, erklärte Manny. Ich verstand, was dies bedeute. In der ersten Sekunde legten wir 1 Zentimeter zurück, in der zweiten 3, in der dritten 5, in der vierten 7 und so weiter. Die Geschwindigkeit veränderte sich unablässig, entwickelte sich nach dem Gesetz der arithmetischen Progression. In 4 Minuten hatten wir die Schnelligkeit eines gehenden Menschen, in 15 die eines Personenzuges erreicht und so weiter. Wir bewegten uns dem Gesetz der Schwerkraft zufolge, doch fielen wir hinauf und zwar um 500 Mal langsamer, als auf der Erde ein Körper von gewöhnlicher Schwere fällt. Die Glasplatte des Fensters begann sich vom Feld zu erheben, bildete mit diesem einen stumpfen Winkel, analog der Kugelform des Eteronef, dessen einer Teil nun sichtbar wurde. Wir vermochten, uns vorneigend all das zu sehen, was sich gerade unter uns befand. Immer rascher sank die Erde unter uns nieder, immer weiter ward der Horizont. Die dunklen Flecken der Felsen und Dörfchen wurden kleiner, die Umrisse des Sees zeichneten sich ab wie auf einem Plan. Der Himmel aber ward immer dunkler. Während ein blauer, dem Meer gleichender Streifen den westlichen Horizont überzog, vermochten meine Augen trotz dem Tageslicht die heller leuchtenden großen Sterne zu unterscheiden. Die äußerst langsame, kreisende Bewegung des Eteronef um die eigene vertikale Achse gestattete uns, den ganzen Raum ringsum zu überblicken. Es deuchte, als erhebe sich der Horizont zusammen mit uns. Die Erdoberfläche erschien als ungeheure, ausgehöhlte, mit Reliefs geschmückte Schüssel. Die Konturen wurden verschwommener, die Reliefs flacher, immer mehr nahm die Landschaft den Charakter einer Landkarte an. Scharf gezeichnet in der Mitte, verschwommen und unklar an den Rändern, die von halbdurchsichtigen, bläulichen Nebel bedeckt waren. Der Himmel wurde immer schwärzer und zahllose Sterne, dicht gesät, funkelten ungetrübt in ihrem stillen Licht, nicht fürchtend die strahlende Sonne, deren Helle schier schmerzhaft brannte. Sagen Sie mir, Manny, wird sich diese Beschleunigung von 2 Zentimetern, mit der wir uns jetzt bewegen, bis ans Ende der Reise erhalten? Ja, entgegnete er, nur dass die Richtung etwa auf halbem Weg ins Gegenteil umschlägt. Wir mit jeder Sekunde die Geschwindigkeit nicht beschleunigen, sondern verzögern, so dass diese, wenn die höchste Geschwindigkeit des Eteronef ungefähr 50 Kilometer in der Sekunde beträgt, die mittlere aber 25 Kilometer im Augenblick der Ankunft abermals ebenso gering ist, wie sie im Augenblick der Abfahrt war. Dies ermöglicht uns, ohne Stoß und Erschütterungen an der Oberfläche des Mars zu landen. Ohne diese ungeheuerliche wechselnde Geschwindigkeit vermöchten wir niemals weder die Erde noch die Venus zu erreichen, denn sogar die kürzeste Strecke beträgt 60 bis 100 Millionen Kilometer. Bei der Geschwindigkeit, sagen wir, ihrer Erdeisenbahnen würde eine derartige Reise ein Jahrhundert, aber nicht wie in unserem Fall Monate wären. Was den Schuss mit der Kanonenkugel anbelangt, über den ich in euren fantastischen Romanen las, so ist dies selbstverständlich ein bloßer Scherz, denn den Gesetzen der Mechanik zufolge gäbe es dabei nur eine praktische Möglichkeit, entweder sich im Augenblick des Schusses im Inneren der Kanonenkugel zu befinden oder sie im eigenen Inneren zu haben. Auf welche Art erhalten Sie diese gleichmäßige Beschleunigung und Verlangsamung? Die bewegende Kraft des Eteronef ist einer jener radiumausstrahlenden Stoffe, die uns in großen Mengen hervorzubringen gelang. Wir fanden ein Mittel, um die Zerlegung der Elemente ums 100.000-fache zu beschleunigen. Dies geschieht in unseren Motoren durch ein äußerst einfaches elektrisches Verfahren. Durch unsere Methode wird eine ungeheure Menge Energie entbunden. Die Teilchen der zerfallenden Atome besitzen im Flug, wie Ihnen bekannt ist, eine 10.000-mal größere Geschwindigkeit als das Artilleriegeschoss. Wenn diese Teile nun aus dem Eteronef bloß nach einer einzigen, bestimmten Richtung fliegen können, das heißt durch einen einzigen Kanal zwischen den sonst undurchdringlichen Wänden, dann bewegt sich der Eteronef in der entgegengesetzten Richtung, wie der Rückschlag beim Gewehr. Da Ihnen das Gesetz der lebendigen Kraft bekannt ist, werden Sie auch wissen, dass ein unbedeutender Milligramm großer Teil pro Sekunde völlig genügt, um unseren Eteronef die regelmäßige Beschleunigung zu verleihen. Während wir also redeten, hatten sich die übrigen Marsbewohner entfernt. Manny forderte mich auf, mit ihm in seiner Kajüte zu frühstücken. Wir gingen zusammen hin. Die Kajüte glich den Wänden des Eteronef, auch sie hatte das gleiche große Kristallfenster. Wir frühstückten. Ich wusste, dass mir neue, noch nie empfundene Gefühle bevorstanden, da ich ja die Schwere meines Körpers verlieren würde. Ich befragte Manny darüber. Ja, erwiderte er, obgleich uns die Sonne noch immer anzieht, so ist doch hier ihre Anziehungskraft eine sehr geringe. Und auch jene der Erde wird morgen oder übermorgen unmerklich werden. Nur dank der stets zunehmenden Geschwindigkeit des Eteronef bleibt uns ein 400stel, mindestens ein 500stel unseres Gewichtes bewahrt. Es fällt ein wenig schwer, sich zum ersten Mal daran zu gewöhnen, obwohl die Veränderung ganz allmählich vor sich geht. Mit zunehmender Leichtigkeit werden Sie Ihre Geschicklichkeit verlieren, eine Menge falscher, nicht berechneter Bewegungen machen, über das Ziel hinausschießen. Was das unvermeidliche Herzklopfen, das Schwindelgefühl und die Übelkeit anbelangt, so wird Ihnen Nettie darüber hinweghelfen. Es wird Ihnen auch schwerfallen, Wasser und andere Flüssigkeiten zu handhaben, die beim leichtesten Anstoß aus dem Gefäß fließen und sich überall hin verbreiten. Doch waren wir nach Kräften bemüht, derartige Unbequemlichkeiten zu vermeiden und abzuschwächen. Möbel und Gefäße sind an Ort und Stelle befestigt, die Flüssigkeiten verkorkt. Überall befinden sich Griffe und Riemen, um den unfreiwilligen Sturz zu verhindern, der bei rascher Bewegung leicht vorkommt. Sie werden sich schon daran gewöhnen, haben hierzu genügend Zeit. Seit der Abfahrt waren etwa 2 Stunden verflossen. Schon war die verminderte Schwere fühlbar. Doch war diese Empfindung bis jetzt noch angenehm. Der Körper fühlte Leichtigkeit, die Bewegungen waren frei und ungehemmt. Dies war alles. Dem atmosphärischen Druck wichen wir völlig aus. Er kümmerte uns nicht, besaßen wir doch in unserem hermetisch verschlossenen Schiff einen genügenden Vorrat an Sauerstoff. Das uns sichtbare Erdgebiet glich immer mehr einer Landkarte im verkleinerten Maßstab. Im Süden, am Mittelländischen Meer, waren zwischen dem blauen Dunst Nordafrika und Arabien klar ersichtlich. Im Norden, über Skandinavien, verlor sich der Blick in schneeigen, vereisten Leeren, nur die Felsen Spitzbergens dunkelten als schwarze Flecke empor. Im Osten, im grün gestreiften Ural, wurde das Grün von weißen Schneeflecken durchbrochen. Hier herrschte wieder völlig das weiße Licht, vermischt mit leichtem grünlichen Schimmer. Eine zärtliche Erinnerung an die ungeheuren Nadelwälder Sibiriens. Im Westen verloren sich in den hellen Konturen Mitteleuropas die Küsten von England und Nordfrankreichs. Ich vermochte nicht lange auf dieses gigantische Bild zu blicken. Der Gedanke an die schauerliche Untiefe, über der wir schwebten, erweckte in mir ein ohnmachtsnahes Gefühl. Ich wandte mich abermals an Manny. »Sind Sie der Kapitän dieses Schiffes?« Manny nickte bejahend und erwiderte, »Doch bedeutet dies keineswegs, dass ich über die Macht eines Kommandanten verfüge, wie dies Ihrer irdischen Auffassung entspräche. Ich habe bloß in der Führung des Eteronef mehr Erfahrung als die anderen. Meine Verfügungen in dieser Hinsicht werden berücksichtigt, wie ich Sternis astronomische Berechnungen annehme oder wie wir Nettis medizinische Ratschläge zur Erhaltung unserer Gesundheit und Arbeitskraft befolgen.« »Wie alt ist Dr. Nettie?« »Er dünkte mich äußerst jung.« »Ich erinnere mich nicht genau, 16 oder 17, entgegnete Manny lächelnd. Das hatte auch ich gedacht. staunte aber über eine derart junge Gelehrsamkeit. In diesem Alter bereits Arzt sein, entfuhr es mir unwillkürlich. Und fügen Sie hinzu, ein äußerst geschickter und erfahrener Arzt, ergänzte Manny. Damals überlegte ich nicht, und Manny erinnerte mich absichtlich nicht daran, dass die Marsjahre fast doppelt so lang sind wie die unseren. Der Mars umkreist die Sonne in 686 Erdentagen, und Nettys 16 Jahre kamen etwa 30 Erdenjahren gleich. Ende von Abschnitt 6.